Lesen und Hören A1. Lektüren für Deutsch als Fremdsprache. Der Filmstar. Von Theo Scherling und Elke Burger. Copyright Langenscheid Verlag. München 2010.